Deutschlandfunk, Medias Res. Haben Sie die Nase voll von Facebook und seinen Datenskandalen? Wollen Sie eine werbefreie Plattform, die es nicht auf Ihre Daten abgesehen hat? Dann könnte OpenBook etwas für Sie sein. Gibt's noch nicht, steht aber in den Startlöchern. David Zayuns weiß mehr. 19 Jahre alt war Mark Zuckerberg, als die erste Version von Facebook an den Start ging. Im Vergleich dazu ist Joel Hernandez mit seinen 22 Jahren fast schon ein Oldie. Ich glaube, diese Jahre an zusätzlicher Erfahrung helfen. Ich habe mit 18 angefangen, bei einer Softwarefirma zu arbeiten. Da konnte ich mich entwickeln. Deshalb glaube ich, dass es besser ist, erst mit 22 anzufangen und nicht schon mit 19. Programmieren hat er sich größtenteils selbst beigebracht. Jetzt will Hernandez mit seinem sozialen Netzwerk OpenBook Mark Zuckerberg vom Thron schubsen. Gerade sammelt das Projekt mit einer Crowdfunding-Kampagne Geld von Unterstützern. In etwa einem halben Jahr soll das soziale Netzwerk dann online gehen. Dabei setzen Hernandez und sein Team voll auf das Thema Datenschutz. It all comes down to the core values of the people behind it. Es hat alles mit unseren Grundwerten zu tun. Wir wollen ehrlich und transparent sein und wir wollen kein Geld mit Nutzerdaten machen. Damit grenzt sich OpenBook klar vom Geschäftsmodell von Facebook ab. Facebook verwendet die Daten seiner Nutzer, um Unternehmen zielgenaue Werbung anzubieten. Bei OpenBook hingegen soll es überhaupt keine Werbung geben. Das Nutzerverhalten soll nicht getrackt, also verfolgt werden. Das allein werde aber nicht reichen, glaubt der Kölner Social-Media-Berater Felix Beilharz. Ein Social-Network ist nur dann für mich spannend, wenn da auch alle meine Freunde sind, sonst macht das keinen Sinn. Wenn ich da 5 Freunde habe, dann bringt das nicht viel. Und ich weiß nicht, ob das Argument, kein Tracking, groß genug ist, für viele Menschen dann zu wechseln. Das alleine scheint nicht auszureichen. Das musste auch schon Facebook-Herausforderer Vero erleben. Anfang des Jahres gab es einen kleinen Hype um das soziale Netzwerk, das sich ebenso als werbefreie Facebook-Alternative präsentiert. Vero war Facebook in seinen Funktionen aber zu ähnlich, glaubt Social-Media-Experte Beilharz. Wer Nutzer gewinnen wolle, müsse etwas Neues bieten. Das weiß natürlich auch Joel Hernandez. Sein Team experimentiere deshalb mit neuen Funktionen. For example, it could be a way to match up with someone. Es könnte zum Beispiel die Möglichkeit geben, mit Unbekannten in Kontakt gebracht zu werden, weil man ein bestimmtes Interesse teilt. Stück für Stück könnte man dann im Privatchat die eigene Identität preisgeben. Wir wollen da wirklich mehr bieten. Langfristig soll es in dem Netzwerk auch einen digitalen Geldbeutel geben, mit dem Nutzer in der digitalen und in der realen Welt bezahlen könnten. Mit dieser Funktion könnte das Unternehmen auch Geld verdienen, denn Werbung und Abogebühren haben die Gründer als Einnahmequelle ausgeschlossen. Na, mal schauen, ob die sich durchsetzen können.